Jüngst wurden das indonesische und das ägyptische Gedenkkomitee für den Präsidenten Kim Il-sung jeweils gegründet. Die Gedenkkomitees beschlossen, vom 25. Juni bis zum 10. Juli als die Gedenkzeit festzusetzen und in diesem Zeitraum die politischen und kulturellen Veranstaltungen zur Lobpreisung des revolutionären Lebens und der unsterblichen Verdienste von Kim Il-sung zu organisieren. Und jüngst wurden das Gedenkkomitee für den Präsidenten Kim Il-sung in Reykjavik vom Island und das pakistanische nationale Gedenkkomitee für Genossen Kim Il-sung in Karachi gegründet.